نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. ثم أما بعد، فما خبأي تبارك الله فيكم من دم مدائك ليهم في الرياض الصالحين. Und wir waren in Kapitel 23, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und wir waren bei Hadith 192. An den Umar ibn Bashir, radiyallahu anhuma, an den Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال, مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا أي اقترعوا. بارك الله فيكم. أي مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل الواقع في الحرام كمثل قوم اقترعوا، كانوا يريدوا يأخذوا سفينة، والسفينة فيها فوق وفيها أسفل، فمن يأخذ أسفل من يأخذ فوق، فأخذ قوم أسفل وقوم أعلى، فكان الذين في الأسفل يصعدون إلى فوق حتى يأخذوا الماء، فمرة قالوا لو ما أذيناهم وخرقنا خرقا في السفينة حتى ما نؤذي جيراننا أو حتى ما نؤذي الآخرين من فوقنا، فلو تركوهم الذين فوق لهلكوا جميعا، أما لو أخذوا على أيديهم أي نصحوهم وقال لهم لا ما تؤذون أنتم، وإنما يتكلموا معهم أنه هذا ما يجوز أنكم تخرقوا خرقا في السفينة فسينجون جميعا. فهذا بارك الله فيكم مثل عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفهم الإنسان مسألة الأمر المعروف ونهي المنكر والنصيحة. إنسان يعمل الحرام، لو ترك ويعمل الحرام لا وقع في الحرام أكثر ولا ضر المسلمين أكثر. أما إنسان الإنسان إذا أمره بالمعروف ونهى عن المنكر لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يقول هذا إنسان لن يرجع، ما تعرف أنت متى الله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان. قد تقول كلمة، قد تقول كلمة، فهذه الكلمة يكون لها وقع كبير على الإنسان. بارك الله فيكم. هنا المسألة هي مسألة العاقل الذي لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وأما الآخر الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا يعقل، لأنه لو عقل ما عصى الله سبحانه وتعالى. وأهل النار عليكم السلام، وأهل النار يوم القيامة يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني الإنسان الآن من الكفار، إذا قلت له أنت ما تفهم وما تعقل لقال لك أنا أعقل وأفهم، ولكن يوم القيامة سيقول عن نفسه أنه ما يعقل وما يفهم. لماذا؟ لأنه وقع في الحرام، فالواقع في الحرام ما يعقل وما يفهم، أما الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى فهو الفاهم وهو العاقل. فهذا المثل العظيم، شوفوا يا أخوة، طابقان، السفينة عندها طابقان، طابق فوق طابق أسفل، لو حفروا فيها حفرة لدخل الماء وراحوا كلهم. وهذا هو الذي يقع في المعصية، الذي يقع في المعصية ما يفهم عظم المعصية التي يقع فيها، أما الآخرون اللي فوق يفهمون لو فتح هذا الثقب أنهم سيغرقوا جميعا، فيقول له اتق الله وما تفعل هذا الأمر. وهذا هو واجبنا نحن أهل الإسلام، بارك الله فيكم، هذا واجبنا. والواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ينقذ الإنسان نفسه وغيره. استبليفة أن نعمان بن بشير das dem Prophet صلى الله عليه وسلم sagte das Gleichnis dessen der Allahs Grenzen beachtet und dessen der diese überschreitet ist wie Reisende auf einem Schiff, die per Los darüber entscheiden, wer auf das Oberdeck soll und wer unter Deck. Jene unter Deck mussten über das Oberdeck, um Wasser zu holen, was den Reisenden von Oberdeck Unannehmlichkeiten bereitete. So schlugen sie den Leuten vom Oberdeck vor, ihnen zu erlauben, ein Loch in den Schiffsboden zu bohren und so Wasser zu schöpfen, ohne ihnen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wenn die Bewohner des Oberdeckes die anderen ihren Plan durchführen ließen, würden sie alle gemeinsam umkommen. Aber wenn sie sie davon abhielten, würden sie sich selbst retten und alle anderen dazu. Das ist eine Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das hat erstmal ein Gleichnis. Und der Prophet hat diese Gleichnisse gegeben, damit man sich überlegt, damit man das versteht. Gleichnis ist, eine Person macht Haram, der überschreitet die Grenzen Allahs. Und eine Person, der macht kein Haram, der gebietet das Gute, verbietet das Schlechte. Diese zwei Gruppen von Leuten, die wollten, die sind auf Reise und wir sind alle auf Reise. Auf diesem Leben. In diesem Leben, wir sind auf Reise. Weil wir reisen und am Ende endet die Reise mit dem Sterben und dann später entweder ins Paradies oder in die Hölle. Auf jeden Fall, diese Leute, die das Schiff genommen haben, sie haben per Los so gemacht, dass eine Gruppe nach oben geht, eine Gruppe nach unten. Die unteren, als sie Wasser wollten, sie müssten nach oben und die haben gedacht, dass sie den anderen Unannehmlichkeiten bereiten. Deshalb haben sie gesagt, vielleicht machen wir ein Loch in dem Schiffsboden und so brauchen wir nicht nach oben, um Wasser zu holen und den anderen Annehmlichkeiten zu machen. Hätten die Oberen das gelassen, dann wären sie alle gestorben. Aber sie haben ihnen gesagt, nein, das geht nicht. Und das ist genau, was mit uns zu tun hat. Die Leute, die sind zwei. Eine Person macht Haram, eine Person macht nicht Haram. Wenn man den Leuten lässt, oder wenn man die Leute lässt, dass sie weiter Haram begehen, weiter Verbotenes tun, weiter Schlechtes tun, und da sagt man ihnen nicht, da gebietet man nicht das Gute, verbietet man nicht das Schlechte, die machen weiter, und keiner wird sie aufhalten oder abhalten davon, dass sie weiter schlecht machen und am Ende gehen sie in die Hölle. Aber wenn man ihnen sagt, nein, fürchtet Allah, was ihr macht ist falsch, ihr müsst zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren, dann werden sie alle gerettet. Das ist ein sehr schönes Beispiel, damit wir wissen, dass diese Leute, die Haram begehen, die sind von uns und wir sind von ihnen und wir müssen ihnen ein paar Wörter sagen mindestens, damit sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Wenn sie es nicht machen, dann ist das natürlich schade für alle. Man sagt, ja, ich mache Haram für mich selber. Wenn du Haram machst für dich selber, dann bist du ein Grund, dass unsere Nation so lebt. Jeder, der Haram macht, ruiniert die Nation. Jeder, der Haram macht, ruiniert sich selber und die anderen auch. Deshalb, man gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Wa an Umm al-Mu'minin, Ummi Salama, Hind, bint Abi Umayya, radiyallahu anha, an al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, innahu yusta'amalu alaykum umara, فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلكم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. فهو العاصي. بارك الله فيكم. تكلمنا عن هذا الدرس الماضي، قلنا أنه سيكون هناك أمراء المسلمين سيقومون ببعض المسائل بالمعاصي ولن يقيموا الدين بين الناس، فقال يا رسول الله لا ننابذهم بالسيف ألا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا فيه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا ما يقاتل الأمير طالما هو مسلم، وما يحارب حتى لو ظلم، حتى لو ظلم ما يجوز الخروج عليه، لأنه مضرة الخروج وفتنة الخروج على الحاكم أكبر بكثير والمفسدة أكبر بكثير من مسألة أن تصبر على حقه. فالذي يرى منهم هذا الظلم، فالذي ينكر بقلبه فقد برئ، أما الذي يتابعهم في الظلم ويدافع عنه فهذا فوقع في الإثم. ومقاتلة الإمام عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما يخرج على الحاكم طالما أنه من المسلمين حتى لو ظلم، والإنسان إما أن ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، فالذي ما يستطيع لا باليد ولا باللسان فله القلب، والله سبحانه وتعالى أذن له بهذا. بمتى دم مؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة إبليفة بس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت Es werden Menschen zur Herrschaft über euch ernannt werden, von deren Taten ihr einige in Übereinstimmung mit den Geboten Allahs und einige im Gegensatz dazu finden werdet. Derjenige, der dies innerlich verabscheut, ist von Rechenschaft vor Allah befreit. Und derjenige, der etwas dagegen unternimmt, mit Wort oder Tat, ist von der Sünde sicher. Doch derjenige, der ihnen folgt und damit zufrieden ist, wird Rechenschaft ablegen müssen. Die Leute fragten, O Gesandter Allah, sollen wir nicht gegen sie kämpfen? Er sagte, nicht, solange sie weiterhin ihr Gebet unter euch verrichten. Das heißt, Barakallahu fikum, wir haben über dieses Hadith voriges Mal auch gesprochen. Und zwar, es werden Anführer für die Muslime kommen. Diese Anführer, die sind ungerecht und die werden Schlechtes tun. Aber solange diese Leute Muslime sind, man darf nicht gegen sie kämpfen, auch wenn sie Unrecht tun. Man muss Geduld zeigen, weil deine Interesse und die Interesse der Nation, deine Interesse hier, du musst Geduld zeigen, wegen der Interesse der ganzen Nation. Weil wenn man gegen die Anführer kämpft, dann macht man eine große Fitna, eine große Versuchung für die Muslime. Und dann werden die Muslime schlechtes Leben haben. Und so, barakallahu fikum, man muss Geduld zeigen. Man muss Geduld zeigen. Und man darf nicht gegen die Anführer kämpfen, weil Übel des Kampfes gegen einen Anführer mehr ist als das Gute, was man erreichen kann oder könnte. Und wenn diese Anführer, solange sie den Islam oder solange sie Muslime sind und solange sie das Gebet verrichten und die lassen die Leute beten, dann darf man nicht gegen sie kämpfen und man darf auch nicht gegen sie hetzen, sondern man muss Geduld zeigen. Wenn sie auch dein Recht weggenommen haben, du musst Geduld zeigen. Und das vorige Mal haben wir über Hadith, Barakallahu fikum, das Hadith erwähnt. Und zwar, wenn auch ein Anführer von diesen Leuten, Herrscher von diesen Leuten, dein Vermögen wegnimmt und wenn er dich auch peitscht zu Unrecht, dann musst du Geduld zeigen. Sagen wir ja, wie aber? Ja, das ist vor Allah. Weil die Interesse der Umma wichtiger als deine eigene ist. Deshalb, wenn du etwas ändern kannst mit der Hand, dann ja. Wenn du nicht kannst, dann mit der Zunge. Du sagst etwas. Wenn du nicht kannst, dann mit deinem Herzen und ist genug. Aber auf keinen Fall, dass du Entschuldigung für das Unrechte findest, was diese Leute machen. Wenn sie Ungerechtigkeit tun, dann ist das ungerecht und das bleibt ungerecht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Gebetszeit ist bei uns, barakallahu fikum, angetroffen, deshalb werden wir bi'izni ta'ala hier stoppen bei Hadith 194. Und das ist ein Hadith, was sehr schön ist. وَإِنُوا لِلْعَرَبِ مِنْ شَرًّا قَدْ اَقْتَرَبْ فُتِحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. Da werden wir bi'izni ta'ala nächstes Mal dies erklären. بارك الله فيكم جزاك الله خير مجد الله سبحانه وتعالى فمن بينكم نشأ أنيما والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wir treffen uns بإذن تعالى morgen zum Unterricht ab ungefähr 19:15 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته